wir denn heute? Drogen müssen rein! Hä? Du siehst so aus, als könnte ich noch eine Bahn vertragen. Drogen und Politik bleiben draußen. Drogen müssen rein!